Wir beginnen mit einer Erwärmungsübung zur Verbesserung der Rückenhaltung. Stellen Sie sich in die Grätsche und spannen Bauch- und Gesäßmuskeln fest an. Atmen Sie bei der Streckung der Wirbelsäule ein, beim Rundwerden aus. Schlappadon, Schlappadon, rein den Namen sein rein. Schlappadon, Schlappadon, ja, das muss jetzt sein. Morgen für die Augen, und morgen für die Ohren. Tausend Mark gescheit.